Autopsie von Karl Ruprecht Krönen, geboren in München 1897, litt an einem Selbstverstümmelungszwang, auch bekannt als Körperdysmorphe Störung.

Fantasie. Ich bin der Schlechte von uns beiden. Ich fühle mich wohl in seinem Eingeweid. Brauche weder Unterkunft noch Weit. Ich hause in seiner Schattenzeit. Brauch weder Unterkunft noch Weit. Ich hause in seiner Schattenzeit. Komm, zeig mir deine Schattenseite. Komm, zeig mir dein Gesicht. Niemand hat's bisher gewusst, was du fühlst und was du musst. Komm, zeig mir deine Innenseite.